auf zum Kampf, zum Kampf. Zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf. Zum Kampf sind wir bereit. Den Karl-Liebknecht, dem haben wir's geschworen. Der steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Wir fürchten nicht, ja nicht, den Donner der Kanone. Wir fürchten nicht, ja nicht, die grüne Polizei, dem Karl-Liebknecht, den haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand, den Karl-Liebknecht. Zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf. Zum Kampf sind wir bereit. Den Karl-Liebknecht, den haben wir's geschworen.